Eine Delegation des Ministeriums für Landespflege und Umweltschutz der DEVRK unter Leitung von Minister Kim Kyung-jun flog am 19. Mai mit einer Maschine von Pyongyang ab, um an der zweiten Vollversammlung des UNO-Umweltprogramms in der Stadt Nairobi, Kenia, teilzunehmen.